Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 923, an Goethe, Weimar, 30. November 1803. In meiner jetzigen Ein- und Abgeschlossenheit erfahre ich nur an dem immer kürzeren Tagesbogen, dass sich die Zeit bewegt. Durch den Mangel an aller Zerstreuung und durch ein vorsätzliches Beharren erhalte ich so viel, dass meine Arbeit wenigstens nicht stillsteht, obgleich meine ganze Physik unter dem Druck dieser Jahreszeit leidet. Ihr Brief zeigt, dass Sie heiter sind, und mit Vergnügen sehe ich, dass Sie mit Hegel näher bekannt werden. Was ihm fehlt, möchte ihm nun wohl schwerlich gegeben werden können, aber dieser Mangel an Darstellungsgabe ist im Ganzen der deutsche Nationalfehler und kompensiert sich wenigstens einem deutschen Zuhörer gegenüber durch die deutsche Tugend der Gründlichkeit und des redlichen Ernstes. Suchen Sie doch Hegel und Fernow einander näher zu bringen. Ich denke, es müsste gehen, dem einen durch den andern zu helfen. Im Umgang mit Fernow muss Hegel auf eine Lehrmethode denken, um ihm seinen Idealismus zu verständigen, und Fernow muss aus seiner Flachheit herausgehen. Wenn Sie beide vier- oder fünfmal bei sich haben und ins Gespräch bringen, so finden sich gewiss Berührungspunkte zwischen beiden. Professor Rehberg ist vor 8 Tagen hier durchgekommen. Sie würden mir mehr Aufschluss über ihn geben können, als ich selbst gefunden, da ich gar nichts von ihm wusste. Er hat eine Achtung und eine Neigung zu dem deutschen Wesen, aber ich weiß nicht, ob er ein Organ hat, die idealistische Denkweise aufzunehmen. Der nordische Magnet scheint mächtig auf alle Deutschen in Italien zu wirken, denn was wir im Norden treiben, beunruhigt sie ganz gewaltig mitten im Süden. Man sagt hier, dass die Hallenser ein Verbot der jenaischen Zeitung im Preußischen ausgewirkt. Ich kann es kaum glauben, schreiben Sie mir doch, was daran ist. Thibaut, der neulich hier war, hat von der jenaischen Zeitung auch ganz gute Hoffnungen, sonst war er sehr bedenklich und wollte gar nicht daran glauben. Sie schreiben mir nichts von Voss, grüßen Sie ihn doch, wenn Sie ihn sehen, und teilen mir etwas von ihm mit. Frau von Stall ist wirklich in Frankfurt, und wir dürfen sie bald hier erwarten. Wenn sie nur Deutsch versteht, so zweifle ich nicht, dass wir über sie Meister werden. Aber unsere Religion in französischen Phrasen ihr vorzutragen und gegen ihre französische Volubilität aufzukommen, ist eine zu harte Aufgabe. Wir würden nicht so leicht damit fertig werden wie Schelling mit Camille Jordan, der ihm mit Locke angezogen kam. »Je m'épris Locke«, sagte Schelling, und so verstummte denn freilich der Gegner. »Leben Sie recht wohl, S.C.H.«